Erzählen Sie mir etwas über sich. Ich? Ach, ich bin doch niemand Besonderes. Joy Henshaw. Ich arbeite seit 2 Jahren in der Gemeinde von Father Joe und mache das sehr gern. Die Bezahlung ist nicht unbedingt die beste. Ich könnte ein wenig mehr Geld gebrauchen, aber die Arbeit macht mir Spaß. Was möchtest du Miss Henshaw fragen? Um über Father Joe zu sprechen, wähle Track 18. Um über die Fulanis zu sprechen, wähle Track 19. Wähle jetzt den gewünschten Track.